super billig, ab 5 Cent telefonieren, Fernsprecher, Teleruf, Höhe, Edeka, Reichelt, Hasenheide. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Aufkleber, der hier auf einer grauen Tür rechts neben dem Fernsprecher angebracht ist, mit der Aufschrift Achtung, Alarm gesichert, sowie ein weiterer Aufkleber auf einer Tür rechts neben der grauen Tür, die ebenfalls grau ist, mit dem Aufschrift Uses, Yengyur, Nightlight, Station, Meet Jesus. Und oben steht dann noch: Wenn ihr bei dem bleibt, was ich euch gesagt habe, seid ihr wirklich meine Jünger, dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 8, Vers 31 bis 32. Unten steht dann mehr Infos, Fragezeichen, SMS mit Stichwort Infos und Adresse an 0160 510 1030. Ansonsten, außer einigen einkaufenden Menschen, die hier in den Edeka Reichelt hineinströmen, beziehungsweise sich die Auslage des Blumengeschäfts anschauen, hier keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.